Auf Kurzwelle 6210 im Kabel auf UKW an der Costa Blanca via Radio Mi Amigo. Das ist Radio Marabu Europe's Alternative Music Weihnachten 2012. Alle Jahre wieder mit Fischer und Göbel, der Advents- und Weihnachtsflashback. Los geht's mit einer weiteren Rock'n'Roll-Weihnacht von Gary Glitter. Christmas auf Radio Marabu, Gary Glitter. Unter seinem bürgerlichen Namen aktenkundig geworden als Paul Francis Gett. Das ist sicherlich der Name, unter dem gegen ihn Anklage erhoben wird. Er hat ja eine Neigung oder seit vielen Jahren eine Neigung zu deutlich jüngeren Sexualpartnerinnen. Deswegen auch schon im Gefängnis gesessen und ist in jüngster Zeit wieder im Zusammenhang mit dem Skandal um einen berühmten BBC-Moderator der 60er und 70er Jahre auch wieder vernommen worden. Damit wollen wir unsere harmonische Weihnachtssendung aber nicht belasten, Göbel. Dazu gibt's, ob das jetzt in Ordnung war, dass wir Gary Glitter spielen, mag mal dahingestellt sein. Das wollen wir auch heute nicht in unserer harmonischen Advents- und Weihnachtssendung erörtern. Dazu gibt es ein extra Flashback im neuen Jahr. Da freuen wir uns drauf. Und jetzt haben wir harmonische Winterliebe. Hier ist die Rollback. You are my everyone. Düsseldorf. Hier ist Radio Marabu, Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel. Und wir wollen uns in diesem Flashback auch selber beschenken sozusagen, uns was wünschen. Mein Lieblingsweihnachtslied war schon immer, Marabu-Hörer werden sich erinnern, dass es das eine oder andere Mal in der Weihnachtssendung schon gelaufen ist. Lamplights von den Bee Gees, obwohl es in dem Text streng genommen gar nicht um Weihnachten geht, sondern um jemand, der verlassen worden ist. Lief in meiner Jugend öfter mal in der Weihnachtszeit, deswegen jetzt auch hier wieder im Marabu-Flashback. Hey. Heart, die Bee Gees. Wir haben ja in Kürze auch noch den Nekrolog zu veranstalten mit den Verstorbenen 2012. Und da werden wir sicher auf die Bee Gees auch wieder zurückkommen. Fischer, jetzt aber erstmal dein Lieblingsweihnachtssong. Ich ahne Schlimmes. Du wirst es kaum glauben, es ist Last Christmas. Oh nein, alle Jahre wieder. Wieder Last Christmas. Ja, also ich kann mich da nie durchsetzen. Es passiert immer wieder. Ich tue mein Bestes, aber beim besten Willen, es passiert immer wieder, dass wir Last Christmas spielen. Da gibt es immer ein bisschen Streitereien hier im Weihnachtsflashback. Neulich übrigens auch mal bei Facebook, da postete ich, dass wir Weihnachtsmusik spielen und ein Hörer antwortete, um Gottes Willen, ihr spielt doch nicht etwa auch Last Christmas. Wir kommen wahrscheinlich nicht drumrum. Jetzt haben wir es getan. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann an folgende Adresse: Radio Marabu, Postfach 1166 in 49187 Belm, Deutschland. Ich wiederhole: Radio Marabu, Postfach 1166 in 49187 Belm, Deutschland. Oder auch übers Internet: info@radiomarabu.de. Gerne auch auf Facebook. Bob Dylan. Wonderland, Winter Wonderland. Wonderland. Sleigh bells ring. Are you listening in the lane? Snow is glistening. A beautiful sight. We're happy tonight. walking in a winter wonderland. Gone away is a bluebird, in his place is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is passing ground. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we've made, walking in a winter wonderland. Until the other kids all knock him down. When it snows, ain't it filling? Though your nose gets a chilling. We'll frolic and play the Eskimo way, walking in a winter Winter Wonderland von Bob Dylan im Weihnachtsflashback 2012 mit Fischer und Göbel. Ich kann mich zwar nie in der Frage durchsetzen, ob wir Last Christmas spielen oder nicht, da verliere ich regelmäßig, aber ich habe zumindest durchgesetzt, dass wir in dieser Sendung auch ein wenig Lyrik haben. Und da habe ich von Rainer Maria Rilke rausgesucht, der hat ein Marienleben geschrieben in Versen. Und da habe ich ein Stück rausgesucht über den Argwohn Josefs. Wir erinnern uns, Maria, die Mutter Gottes, jungfräuliche Zeugung. Josef, der Zimmermann, dem kommt das alles spanisch vor. Also Argwohn Josefs. Und der Engel sprach und gab sich Mühe an dem Mann, der seine Fäuste ballte. Aber siehst du nicht an jeder Falte, dass sie kühl ist wie die Gottesfrüh? Doch der andere sah ihn finster an, murmelt nur, was hat sie so verwandelt? Doch da schrie der Engel, Zimmermann, merkst du es noch nicht, dass der Herrgott handelt? Weil du Bretter machst in deinem Stolze, willst du wirklich den zur Rede stellen, der bescheiden aus dem gleichen Holze Blätter treiben macht und Knospen schwellen. Er begriff, und wie er jetzt die Blicke recht erschrocken zu dem Engel hob, war der fort. Da schob er seine dicke Mütze langsam ab, dann sang er Lob. Rilke und Bert Kempfert im Marabu Flashback. Wir kommen jetzt zu Heinrich Böll in unserer kleinen Lyrikecke. Nicht nur zur Weihnachtszeit, eine berühmte Erzählung. Genau, da geht es darum, dass nicht nur zur Weihnachtszeit Weihnacht gefeiert werden muss, weil die Tante, als man das Ganze wieder abbauen will, Weihnachten vorbei ist, einen Zusammenbruch erleidet und der Arzt rät dazu, immer wieder diese Weihnachtszeremonie zu vollziehen, damit die Tante eben bei bester Gesundheit bleibt. Daraus ein kurzer Auszug aus dieser Erzählung. Die Hauptattraktion am Weihnachtsbaum meiner Tante Milla waren gläserne Zwerge, die in ihren hocherhobenen Armen einen Korkhammer hielten und zu deren Füßen glockenförmige Ambosse hingen. Unter den Fußsohlen der Zwerge waren Kerzen befestigt und wenn ein gewisser Wärmegrad erreicht war, geriet ein verborgener Mechanismus in Bewegung, eine hektische Unruhe teilte sich den Zwergenarmen mit, sie schlugen wie irre mit ihren Korkhämmern auf die glockenförmigen Ambosse und riefen so, ein Dutzend an der Zahl, ein konzertantes, elfenhaft feines Gebimmel hervor. Und an der Spitze des Tannenbaums hing ein silbrig gekleideter, rotwangiger Engel, der in bestimmten Abständen seine Lippen voneinander hob und Frieden flüsterte. Frieden. So, Fischer, nun stell dir vor, du musst das ein ganzes Jahr und über Jahre hinweg ertragen. Es ist eine irrwitzig komische Weihnachtserzählung der etwas anderen Art. Vor allem im Sommer. 2012 wird ja eine weiße Weihnacht in weiten Teilen Deutschlands sein. Und das ist ja jedes Jahr die Hoffnung, die wir jetzt auch nähren im Flashback mit Popol Vuh und nachts Schnee. Radio Marabu, wir freuen uns auf eine weiße Weihnacht. Das waren Neu mit Neuschnee, Fischer und Göbel im Weihnachtsflashback 2012. Es gibt ja einen lyrischen Höhepunkt in jedem Flashback. Brecht hat recht. Genau, und die Weihnachtszeit hat ja auch immer was mit Frieden und Freundlichkeit zu tun. Da sollen ja die Menschen besonders freundlich zueinander sein. Und von der Freundlichkeit der Welt hat sich, oder über die Freundlichkeit der Welt, hat sich Bertolt Brecht auch mal Gedanken gemacht. Auf die Erde voller kaltem Wind kamt ihr alle als ein nacktes Kind. Frierend lagt ihr ohne alle Hab, als ein Weib euch eine Windel gab. Keiner schrie euch, ihr wart nicht begehrt, und man holte euch nicht im Gefährt. Hier auf Erden wart ihr unbekannt, als ein Mann euch einst nahm an der Hand. Von der Erde voller kaltem Wind geht ihr alle bedeckt mit Schorf und Grind. Fast ein jeder hat die Welt geliebt, wenn man ihm zwei Hände Erde gibt. Ja, frierend kamen wir an, da passt der nächste Titel dazu. 9 Minuten, Kate Bush, Snowflake. I was born in a cloud, thank you. The world is Bush vergangenes Jahr veröffentlicht, Snowflake im Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel. Natürlich küren wir auch gleich wieder den Weihnachtshit 2012. Zuvor jedoch kein Flashback ohne Bowie. Wir haben in unseren Archiven gekramt, um nicht immer wieder von ihm Little Drummer Boy zu spielen, sind wir mal diesmal auf was ganz anderes gekommen. Schnee ist weiß, das Gegenteil ist schwarz. Hier ist David Bowie mit Black Tie White Noise. Black and white, who's got the blood, who's got the blood? Black and white, oh yeah, black and white. kein Flashback ohne Bowie und auch kein Flashback ohne den Weihnachtshit des Jahres. Dazu gleich mehr. Wir haben die Neuveröffentlichungen durchgenommen und wenn ihr mitmachen wollt, dann schreibt an Radio Marabu, Postfach 1166 in 49187 Belm, Deutschland per E-Mail info@radiomarabu.de. Und hier ist Vorschlag Nummer 1, James Taylor und Auld Lang Syne. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of anxiety? For old lang syne, for old lang syne, should old acquaintance be forgot and days of we two have run about the hills and gathered up flowers fine. We've wandered many a weary foot since old lang syne. Seas between us have roared and swelled since old lang syne. For old lang syne, for old lang syne, the seas between us have roared and swelled since. James Taylor aus seiner Weihnachtsplatte Vorschlag 1 für den Weihnachtshit des Jahres 2012. Vorschlag 2 führt uns in die Sonne nach Australien. Kobe Kelly, Christmas in the Sand. was playing rainy games on me. Said I only called him once, but you should have seen him run so fast. If they were gone in a dash, could have been the sun, it could have been the sea, could have been my childhood fantasy. Catch a wave, but he'll try too soon. He'll laugh so hard that he can barely breathe. It's what he did to me. He said, "You look naughty, but I'm sure you're nice." He was soaking wet, but he cracked a smile with a present in his head. He said, "It's Christmas in the sand. Christmas in the sand. Whoa. Hier kommt unser Vorschlag Nummer 3 für den Weihnachtshit des Jahres 2012. Rod Stewart zusammen mit dem Jazzmusiker Dave Koz, Let It Snow. All the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights they are turned way down low. Let it snow, snow, snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, snow, snow. Finally kiss goodnight, how I'll hate going out in that storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the weather outside is frightful, but that fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, snow, snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, snow, snow, snow. Baby, it's cold outside, freezing. Der Der Weihnachtshit 2012. James Taylor, Kobe Calais und Rod Stewart macht mit, schreibt an Radio Marabu, Postfach 1166 in 49187 Belm, Deutschland. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Göbel, ein bisschen ist das schon quälend, sich jedes Jahr durch die ranzigen Weihnachtsplatten durchzuhören. Ein jeder singt ein jedes Jahr dieselben Songs neu ein. Ja, aber wir scheuen weder Kosten noch Mühe. Wir haben es auch diesmal getan. Ein bisschen ist es wie ein Gang über den Weihnachtsmarkt, durch die verschiedenen Spielarten der Systemgastronomie, die man da mittlerweile findet. Aber manchmal lohnt sich die Mühe ja auch. Genau, und wir wollen Weihnachten ja auf keinen Fall schlecht machen hier in unserer harmonischen Sendung. Haben wir jetzt noch einen schönen harmonischen Titel, Veronika Fischer. Welcher Song? Dass sich eine Schneeflocke wehren. Schneeflocke wär, irgendwo da rings um dich her, tanzte ich so wunderschön, bis du blieb stehen und dein Weib will dich weiterziehen. Lass sie tanzen, lass sie verblühen. Aber dir fällt etwas ein, geh Weib, lass ein. Will sie fangen mit der Stirn, sie erinnert mich an irgendwas. Will nicht mehr aus Herz und Hirn, soll nie sagen, wie, wann, wo war das. Aber erinnert sich nicht mehr, Kinderzeit ist lange her. Und der Schnee, aus das wir uns gebaut, seit 10 Jahren fortgetaucht. Sich eine Schneeflocke wär, käm ich auf die Stirn dir so schwer. Lass die Wärme deiner Haut mich aufgetaut und die fließt durch dein Gesicht, Tränen gleich und wie ein Spiegel. Weißt du denn noch immer nicht, immer noch nicht, was ich dir mal war. Aber erinnert sich nicht mehr, Kinderzeit ist lange her. Und der Schnee, aus das wir uns gebaut, aber erinnert sich nicht mehr, Kinderzeit ist lange her. Und der Schnee, aus das wir uns gebaut, seit 10 Jahren fortgetaucht. Der Radio Marabu Weihnachtsflashback 2012 mit Fischer und Göbel spannte den Bogen von Gary Glitter bis hin zum Rundfunk Kinderchor der ehemaligen DDR. Schneeflöckchen, Weißröckchen. Und jetzt, weil es ja ein auf Radio Marabu eine Rockweihnacht ist, die Rammstein-Variante gecovert bei Fischer und Göbel. Schneeflock, Weißrock. Wann kommst du geschneit? Fröhliche Weihnachten wünschen Fischer und Göbel. Schneeflöckchen, Weißröckchen, jetzt kommst du.